Hey, gute Laune Beat oder was? Yeah, yeah, yeah, hey, yeah. The Magic Missile Mister. Yo, Nigga, mach den Kopf zu. Du lachst dir einen Ast ab, das passt dir, du bist schockschwul. Oh, du bist ja One-Take-Man, jetzt bin ich beeindruckt. Das erste Mal nach 55 Battles, was ne Leistung. Du sagst, ich bin kein G, ich will auch gar kein Gangster sein. Merlin macht auf Gangster, doch der Depp bricht ins Gefängnis. Ein Gesichtsalf, sowas puncht nun wirklich nicht. Ey, das Einzige, was von dir gepuncht wird, ist mich. Oh, ich blech behindertes Deutsch, ich sag nur Tipp. Ich sauber nicht rum, ich spitte dir Bitch nur mitten in der Gesicht. Ich schick eine SMS an deine Mutter, sie kann dich im Krankenhaus besuchen. Du kommst ganz schön aus der Puste mit meinem Schwanz in deiner Luke. Ich glaub, ich wüsste, bist du, sagst du bloß den Twister. Das erklärt deine Stimme, du klingst, als ob du ein großes Ding im Gesicht hast. Nennst mich Wurme, ey, Respekt. Dabei bist du selbst kein Mann, der deine dicken Dinger im Doublepack kommt von deiner Geschlechtsumwandlung. Dein Part war übersät von ausgelutschten Reimen. Wack auf Rap und Dreck zu reimen, das muss, glaub ich, echt nicht sein. Pack, ich hab kaum Interesse an deinem Part, es ist so einfach, ihn zu kontern. So, jetzt schreib ich meinen Fronter, obwohl ich schon weiß, dass ich gewonnen hab. Ja, ganz klar, ohne Diskussion, Alter. Das hab ich doch schon gewonnen, das weiß ich auch.